WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen zu dieser Hörspielwoche, in der wir die großen Namen des Genres feiern und senden. Am heutigen Dienstag Benno Meyer-Welack. Zwischen 1954 und 2004 wurden mehr als 30 Hörspiele von ihm ausgestrahlt. Der Titel seines ersten Hörspiels hieß Kreidestriche ins Ungewisse. Schon 1957 erhielt er für die Versuchung den renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden. Wichtige Titel der späteren Jahre waren Die Sonne des fremden Himmels, Die Frau in Blau, Was ich schon immer sagen wollte oder Der alte Mann und das Stillleben. Heute senden wir An der Bordsteinkante, Lebensbilder von Außenseitern. Ein alter Mann steht da an der Bordsteinkante einer vielbefahrenen Straße und versucht vergeblich auf die andere Seite an den Fluss zu kommen, der dort vorüberzieht. Bald steht ein Körperbehinderter vor demselben Problem, hinzu kommen noch ein Junge und bald darauf seine Schwester. Eingefangen werden alle drei von der imaginären Welt des Gesprächs. Der Alte, die Mütze, der Stock, der Bordstein, der absolute Ton der Autos. Hinter dem Alten das Abrissviertel, eingestürztes, zerbrochenes, Fachwerk, abgestütztes. Wäsche, Autowrack, Kinder weiden es aus, ein Hund. Eine Ratte. Der Alte, die Mütze, der Stock, der Bordstein, das Abrissviertel. Links vom Alten der Neubau, die Kaserne, die Balkons, erste Risse. Der Geruch, die giftigen Schwaden, die Schatten der ununterbrochenen Autokette. Das Hupen, die Autos, die Straße, der Angriff. Der Alte. Hinter ihm das Abrissviertel, das Wrack der Hund, der Neubau und die Kaserne. Jenseits der Ausfallstraße der Fluss, das Ufer, Arbeiter mit Brot, der Alte mit dem Stock. Das aufgegebene Viertel. Der ununterbrochene Thron, der Platz, sein Oval, der Bordstein, die Hauswand, das Schild des Bäckers, ein Baum, abgetreten der Platz, runtergetreten. Der alte Mann steht, kommt nicht über die Straße. Thank you. Ich stehe immer hier, ob noch jemand kommt oder nicht. Vor mir ist die Autokette. Drüben fällt die Mauer ab zum Flussufer. Dann kommt das Flussufer. Dann kommt der Fluss. Hinter mir ist das Abrissviertel, die alten Häuser, der alte Platz. Ich stehe immer hier. Der Alte steht immer hier. Ich hab Angst. Ich an der Bordsteinkante. Angst vor ihnen. Vor denen. Vor den vielen. Vor den wenigen. Jeden Tag ist das so. Das Viertel soll abgerissen werden. Und wer will schon einen alten Mann wie mich auch nur 2 Stunden an der Bordsteinkante stehen sehen? Das ist so, ich weiß das. Sie fahren Tag und Nacht. Ich komme nicht rüber. Ich bin der Krüppel. Ich bin auch aus dem Abrissviertel. Und du bist der Alte. Bin ich, ja. Du stehst immer hier. Ich stehe immer hier. Und ich, wenn ich Zeit habe, fahre ich in meinem Stuhl auch an diese Bordsteinkante. Du siehst zum Fluss hin, nicht wahr? Den sieht man aber nicht. Da ist die Mauer vor. Und die Autos. Wir möchten zum Fluss hin, aber das schaffen wir nicht. Du musst mir jetzt erst mal sagen, ob noch jemand hier ist. Niemand. Aber vorhin waren welche da, hinten, weiter weg, da wo die Ampel sein soll. Jetzt sind da keine. Wieso? Keine Ahnung, jetzt ist niemand da. Vielleicht, weil sie satt haben, ständig zu warten. Ist auch besser so. Finde ich auch nicht schlecht. Bleiben wir unter uns. Was sollen die anderen dabei? Auch wir könnten's überhaupt sein lassen. Was? Alles? Die Straße da mit den Autos? Sie zu überqueren? Weiß auch nicht. Warum eigentlich nicht? Wir schaffen's doch nicht. Warum überhaupt das Ganze? Für die? Für wen? Für uns? Lassen wir's. Sind wir den ganzen Krempel los? Machen wir, was wir wollen. Und was würden wir dann tun? Na, zum Beispiel sagen, Herr Ober, ein Bier. Du musst nicht immer von einem Extrem ins andere fallen. Hast du keine fertigen Zigaretten? Ich habe nur den Tabak und das Papier. Das schmeckt und das riecht nach... Aber besser ist nichts. Du kannst nämlich alles haben. Nicht an diesem Ort. Da sind wir doch. Oder? Ja, es war. Das muss man so nehmen, wie es ist. Tu ich auch. Es ist eben ein Spiel. Nur gelegentlich müsste ich mal eine eigene Sprache kriegen. Wie meinst du das? Ein eigener Ausdruck. Das fehlt mir, wie meine Beine. Verstehst du? Nein. Tag, Tag. An dich habe ich überhaupt nicht gedacht. Sag mal. Wo hast denn das Rad her, Junge? Ein Bergott-Rahmen. Nie. Bergott. Du und Bergott. Aber das Rad könnte uns rüberbringen. Ich bin im Rollstuhl. Psst, Ruhe. Da ist jemand. Ja, warum soll da nicht noch jemand sein? Die kommen her. Die meinen das Rad. Das Rad? Nur über meine Leiche. Die kommen näher. Wir müssen weg. Wir nehmen das Rad auseinander. Jeder nimmt ein Teil mit. Wohin nun? Wir kommen nicht weg. Schönes Theater. Du denkst ja immer, du bist auf einer Bühne. Nur keine Angst. Sie biegen ab. Wir interessieren sie nicht. Nicht mal das. und nicht mal das Rad. Jetzt bleiben wir hier, solange wir wollen. Hat jeder einen Teil vom Rad? Wehe, es geht was verloren. Das sage ich euch. Ganz schön blöd hier. Die Autos. Nicht mal nachts wird's besser. Wir gehen ein Stück. Ich sehe was! Du? Was denn schon wieder? Ich sehe was, was ihr nicht seht. Hier ist nichts weiter. Doch. Du musst es dir nur einbilden. Ja, dann mach mal. Siehst du? Da sind Sitzreihen. Über einem Oval. Das ist eine Radrennbahn. Na, wenn schon. Wir bleiben. Wie sich das Ding da dreht. Das ist eine elektronische Anzeigetafel. Wie im Fernsehen? Du siehst das doch sonst nur im Fernsehen. Ja, da tippe ich meine Schwester an und sage, du, Schwester, hast du gesehen, wie die gesprintet sind? Wo ist denn deine Schwester überhaupt? Keine Bange, die findet mich immer. Die soll auch noch kommen? Hab ich mir so gedacht. Und was ist denn das für eine Pflasterung hier? Holz. Wo gibt's denn das noch? Zum Beispiel auch in Tiflis. Tbilisi, Kaukasus, Georgien, da so etwa die Drehe. Aber Leute, wenn wir dort wären, wenn es das noch gäbe, heute, darüber müssen wir reden. Dann red doch! Wenn es das noch gibt, wenn das so ist, die Häuser aus Holz, die Gehwege aus Holz, wie die Radbahn. Das geht sachte bergan in Tiflis, 1890. Dann ist auch Pirosmani da, Pirosmani der Maler. Dann finden wir ihn und dann muss er mit uns. Dann wird er alles anders. Habt ihr denn überhaupt den Film gesehen mit dem Maler? Er hat dort auch viele Ladenschilder gemalt. Dafür haben sie ihm zu essen gegeben. Hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen? Nein. Warum nicht? Ich kann nicht jeden Film sehen. Du bist ein Ignorant. Na, wenn du es sagst. Und hast du Pirosmani gesehen? Nein. Das sieht euch ähnlich. Beruhige dich. Die Wege aus Holz. Pirosmani, Bauernsohn, Dienstbote. Er malte, was er sah. Tiere, Leute, die Stadt Tiflis. Nach dem Tod ist er unsterblich geworden. Wir verstehen schon. Ja, wenn ihr den Film mit all den Bildern gesehen hättet, dann könnte ich euch noch mehr über ihn sagen. Gut, später. Ich erzähle euch dann den Film. Auch das noch. Zeig ihn lieber. Gut, macht ihr einen Knoten ins Taschentuch. Wir dürfen das nicht vergessen. Tu ich. Passt mal auf, wir müssen klar bekommen, für uns, versteht ihr, wohin nun? Von der Bordsteinkante weg. Ja, richtig. Dabei fällt mir ein, du hast mich gar nicht vorgestellt. Du musst doch sagen, das ist der Junge mit dem Rad. Ich bin der Junge, Leute. Und der da ist der Krüppel. Und das ist der Alte mit der Mütze und dem Stock. Der steht immer da. Und wir manchmal auch. Und da drüben ist der Fluss. Da wollen wir hin. Aber das schaffen wir nicht. Und warum ist es dann nicht richtig, wenn ich hier stehe und sage, ich bin der Alte und ich stehe immer hier? Was soll denn daran nicht richtig sein? Wer sagt denn das? Der Junge? Weißt du, was ich haben müsste? Sowas wie einen Charakter. Was musst du haben? Etwas, damit man weiß, wer der Alte ist. Und was ich brauche, ist die Sprache. Seid ihr wahnsinnig geworden? Und was kriege ich? Du kommst auch dran. Einen Charakter bräuchte ich. Gib Ruhe. Du bist eben allein. Das ist bekannt. Noch mehr. Du hast nichts und niemanden. Allerdings. Und das ist nichts? Wer hat schon nichts und niemanden? Siehste? Mutterseelen allein. Keine Seele, kein Kind, kein... Nicht so schnell! Meinst du das wirklich? Kein Kind und Kegel und kein Stück Garten. Gut. Einsam. Nichts. Alle tot. Weg. Verreist. Ist das nichts? Wer hat mehr? Ist gut. Vielleicht sehr gut. Denn wer hat weniger als du? Das möchte ich auch mal wissen. Weltmeister bist du. Mir kann keiner. Ich hab die Sorge nicht. Du bist du und fertig, siehste? Allein wie der Leuchtturm allein. Der ist auch ganz allein. Du wirst ihnen schon heimleuchten. So ist es. Ich aber möchte mich von euch unterscheiden. Vielleicht mit einer Sprache. Ja, ja, ja. Das ist nicht so falsch, was du da gesagt hast. Du quasselst manchmal eine Nah zusammen. Das muss ich auch wissen, ob ich so ein Wort sagen kann oder nicht. Du kannst. Ich beantrage eine Abstimmung. Später. Wir müssen erst mal... Aber mach dir einen Knoten ins Taschentuch für die Sprache. Und du dir aber auch, für den Charakter. Und ich? Du hast ja schon einen Knoten im Taschentuch. Denkst du, ich weiß noch wofür? Aber ich weiß es. Ja, das Rad. Bergo. Bergott. Bergo. Das sprechen die Franzosen so. Kann ich was dafür? Hättet ihr gedacht, dass es so einen Rahmen gibt? So ein Rad? Jetzt sagst du, wie du es gemacht hast und woher du es hast. Was? Das Rad. Geliehen. Geliehen? Radsportdienstag, krumme Straße, geht hin und fragt. Warum hast du uns das nicht gesagt? Ihr habt ja nicht gefragt. Außerdem kann immer jemand kommen. Können Sie kommen, wollen's mir wegnehmen, wollen's haben. Außerdem kann auch Radsportdienstag kommen, hat sich's überlegt, fürchtet, ich geb's nicht zurück, kommt mit den anderen. Die anderen haben Waffen oder er will's mir nicht mehr leihen oder... Aber könntest du dir nicht vorstellen, du hast das Rad im Abrissviertel auf der schmalen Treppe zur Pension von einem müden, fremden, unbekannten Radrennfahrer bekommen? Auf der schmalen, wackeligen Treppe zur Unterkunft? Weil er auch Angst hatte wie du, das Rad würde ihm geklaut werden und weil es das Einzige ist, was er besitzt? Du hast seine Sprache nicht verstanden. Du weißt nicht, was das für eine war. Aber du hast verstanden, was er gemeint hat und dass wir nun auf sein Rad aufpassen sollen. Ja, und? Könntest du dir das vorstellen? Wenn du's kannst. Das wäre dann schon eine Geschichte. Hab nichts dagegen. Genug davon. Ja, wann kommt denn nun deine Schwester? Keine Bange. Es könnte schon eine Geschichte werden. Und ich bin nicht mehr der Junge. Ich nicht mehr der Alte. Und du nicht mehr der Krüppel. Ich nicht mehr der Krüppel? Das hat er gesagt. Jawohl, hab ich. Moment mal. Jemand kommt. Sie endlich. kein Trommelwirbel. Das müsste dann wenigstens sein wie im chinesischen Zirkus. Wie im was? Die machen das so. Eben gerade nicht wie im Zirkus. Warum nicht? Hast du sie gesehen, die Chinesen? Im Fernsehen? Die Ausschnitte? Klasse. Extra klasse. Und nie ein Trommelwirbel. Das müsst ihr mir erklären, was daran so schön ist. Später. Du, sei so gut, kannst du noch für einen Augenblick... Du bist ein klein wenig zu früh gekommen. Einen Moment nur. Verschwinden? Ja. Warum hast du meine Schwester weggeschickt? Später. Später soll sie kommen. Abstimmung. Nein. Knoten. Nein. So kann man nicht abstimmen. Dazu braucht man einen Tisch. Ein Tisch? Stellt euch den Tisch vor und die Klausurtagung beginnt. Geheime Abstimmung. Wenigstens eine Karaffe mit Gläsern müsste noch dazu. Und Stühle. Verflucht. Was noch alles? Einen Tisch kriegen wir so einfach nicht hin. Bist du sicher? Es könnte helfen, wenn die Abstimmung im Untergrund wäre. Meinst du? Und einen Stuhl bräuchte ich nicht. Hab ja meinen Rollwagen. Im Untergrund? Ohne Licht? Ich hab das im Fernsehen gesehen. Fernsehen über Fernsehen. Und wo bleibt das Wirkliche? Die Kamera steht vorne. Wir zeigen einen bestimmten Ausschnitt, nichts weiter. Den Tisch, die Parolen drauf. Und keiner der Zuschauer der Sendung Sternrose versteht unsere Sprache. Wir brauchen also eine Dolmetscherin. Und ein Mikrofon. Wo ist deine Schwester? Wir brauchen eine Dolmetscherin. So weit seid ihr schon? Übersetze mal. Was denn? Hier, das. Da steht doch nichts drauf. Erfinde! Das Erfinden ist eure Sache. Du darfst auch mitmachen. Ich? Wir wissen's ja. Gut, ihr seid drei. Ich bin alleine. Bloß nicht alles gleich ausplappern. Niemand anderes da und die Nacht kommt. Das wissen wir. Aber du, der Alte, möchtest, dass da welche sind. Nein. Doch, wer? Die Straße ist da. Immer. Und dahinter der Fluss. Sag doch, ihr drei seid gar nicht drei, sondern einer. Einer in dreien. Du, der Alte. Nicht wahr? Nein. Du stehst am Bordstein und stellst dir das vor. Du machst das alles, was wir sehen und hören. Und am besten ist es, wenn ihr unter euch seid. Dann werft ihr euch die Bälle zu. Ewig könntet ihr das so machen. Ist es nicht so, Alter? Und du? Auch mich hast du gerufen. Aber ich störe mir, euch die vollendeten chinesischen Artisten zum Beispiel. Ich gehöre zu den anderen, die ihr auf der Straße trefft und an denen ihr vorbeigeht und die sich nicht umdrehen nach euch. Denn sie sind die anderen, die Nichtspieler. Der Widerstand. Diejenigen, die die Bälle anders zurückschlagen, als ihr es erwartet. Das weißt du. Deshalb rufst du mich. Ich weiß, was gemeint ist. Das Leben, in dem die Teller in die Höhe fliegen, um sich federleicht wieder auf die Stäbe zu senken. Das Leben auch, das diesem Rat gerecht wird. Du wirst es einmal vielleicht schaffen. Die Knoten in den Taschentüchern lösen. Der Krüppel bekommt seine Sprache und du deine Geschichte. Und dir, mein Bruder, wird auch genug gelingen. Ihr werdet mitteilen, wer Pyrrhus Mani war. Weigel mit EI, Rudolf. Nummer 1.105.256. Nummer 1105256. Such deinen Vater, Rudolf Weigel, aus Kömmerle 23, Streit Aussicht. Damit ist unsere heutige Abendsendung beendet. Auf Wiederhören, Wiederhören. Das wär's dann wohl. Wie? Inwiefern? Nun ist alles aufgedeckt. Du hast es getan, Schwester. Ich habe keine Kraft mehr. Dafür nennst du dich ja auch der Alte. Das Geheimnis ist futsch. Das Geheimnis, das um uns war. Dann lass uns nach Hause gehen. Wenn die Luft aus uns raus ist, nicht einmal das Rad ist mehr da. Ich weiß nicht. Ich sehe es schon noch. Und die knarrenden Holzstufen hinauf zur Radfahrerpension. Ja, kann sein. Ich sollte wohl das Zimmermädchen dort sein. Warum nicht? Wir können nicht so auseinandergehen. Erst bläst du uns zu was auf und dann... Verrecken wir einfach so! Gib ihnen Pyrosmani. Pyrosmani? Ja! Gib uns wenigstens den! Der Maler ist tot. Wir sind es erst recht. Der 1862 in einer Bauernfamilie geborene Pyrosmani. Eine gescheiterte Existenz, wie sie seit jeher zur städtischen Bohème gehört. Einer von denen, die nicht sterben, sondern verschwinden. Wie wir. So steht es geschrieben. Wo? In einem Katalog. Mit einem Hang zu geistigen Getränken. Ich bin allein geboren worden und einsam werde ich sterben. Wie wir. Die Legende geht, er habe sich im Volke aufgelöst. Wem das gegönnt ist? Er starb 1918 in Armut und Einsamkeit. Vor ihm als Kind starben ihm nacheinander Bruder, der Vater, Mutter und wohl auch die ältere Schwester. Eine wie ich. Wie er nach Tiflis kam, ist nicht mehr festzustellen. Die asiatische Stadt nahm nach und nach ein europäisches Antlitz an. Du erfindest das. Ich erfinde nichts. Er hatte kein Geld. Er wollte Maler werden, aber er konnte nicht studieren oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Ja, wie war das? Im Jahr 1890 begann Pyrosmani als Bremser bei der Eisenbahn zu arbeiten und bereiste 4 Jahre lang sommers und winters auf der offenen Plattform stehend den Kaukasus. Er sah sehr viel und prägte sich sehr viel ein, richtig? Doch die harte Arbeit schwächte seine Gesundheit. Er musste den Dienst aufgeben. Ja, und? Es ist schwer zu sagen, wann er diese Entdeckung machte. Wachstuch. Zuvor hat er nur auf Blech gemalt, besonders die Schilder, die über den Eingängen von Kneipen und Läden angebracht wurden. Malte er auch auf Karton? Seltener auf Leinwand und Linoleum. Gib mir noch mehr zu sagen. Ja, hier. Seine Palette verfügte über Kobalt, Ultramarin, Chromoxid, Cadmiumgelb, Orange, Rot, Englischrot, Umbra, Blei- und Zinktönen. Wie du das schön sagen kannst. Er nahm nur jeweils 2, 3, wenn er die Grundfarbe fürs Bild gefunden hatte. Aus seiner Hand floss das Gute, nicht das Böse. Ein Engel saß in seinem Pinsel. Oh, noch einmal. Ein Engel saß in seinem Pinsel. So haben sich Freunde an ihn erinnert. Und was hat er gesagt? Also, Brüder, wir müssen unbedingt ein großes Holzhaus bauen, mitten in der Stadt, damit keiner weit zu gehen hat. Kaufen einen großen Samovar, trinken Tee und reden über die Kunst. Und? Im Leben gibt es lichte Momente und bittere. In meinem gab es mehr bittere als lichte. Weiter! Sag mir! Wir sind tapfer. Wir halten was aus. Einziger Zeuge seines Endes war ein Schuster aus der Nachbarschaft. Das genaue Datum seines Todes ist nirgendwo festgehalten. Sein Grab ist unbekannt. So steht es geschrieben. Und ich bin müde. So kannst du uns nicht lassen. Was soll werden aus uns? Gebt Ruhe. Lass uns die Titel sagen. Was nun noch? Na, die Bildernamen. Ja. Gibt es Titel? Lass sie uns sagen. Bis wir nicht mehr können. Bär in mondheller Nacht. Tartarischer Kameltreiber. Junge auf einem Esel. Der Arzt auf dem Esel. Lauter. Auf dem Treschplatz. Langsamer. Eine schöne Frau aus Ortachala. Auf der Seite liegende Frau. Was war mit ihr? Schönheit. Was war mit der Liebe? Frau mit Bierglas, einem roten. Ja, knallrot. Die Schauspielerin Margarete. Mädchen mit Luftballon. Kleiner Holzverkäufer mit Ästen auf einem Esel. Nichts war mit der Liebe. Sie hielt nicht. Sie kam nicht zustande. Fischer am roten Hemd. Leierkastenmann. Und Hausmeister. Die Bierstube Sakatala. Das Osterlamm. Seiner einen Schwester hat er ein kleines Holzhaus gebaut. Das Haus steht heute noch. Gelage in der Weinlaube. Mit einem Hund dabei. Gelage zu Ostern. Seilbahn in Tiflis. Die Schenke weißer Dukan. Ein Räuber hat ein Pferd gestohlen. Batumi. Für jetzt bin ich am Ende, denke ich. Und ihr seid nun fort. Piros Mannes Nachleben ist wohl gesichert. Er ist aus Tiflis, Georgien, nicht fortzudenken. Auch ich hätte sonst nicht von ihm sprechen können. Vielen gelingt das Nachleben nicht, vielen, denen es ebenso zu wünschen wäre. Die Gedächtnisse versiegen mit der Zeit immer eher. Es ist wohl so. Nun bleibe ich noch eine Weile am Straßenrand und dann kehre ich um. Den Stimmen nach, die nicht mehr zu hören sind. Der Alte. Er steht immer noch da. Stock, Mütze, der Bordstein. Allein. Hinten das Abrissviertel. Die Behausungen. Die Radfahrerpension. Links die Kaserne, vorne die Straße. Die Autos. Er kommt nicht rüber. Also bis zum nächsten Tag. Das Ufer, die Böschung. In der Ferne glitzert der Fluss. Thank you. an der Bordsteinkante. Hörspiel von Benno Meyer-Welack. Sprecher Oliver Stokowski. Der Alte Horst Bollmann. Der Krüppel Michael Habeck. Der Junge Lars Rudolf. Die Schwester Jule Böwe. Ton und Technik Johanna Fegert und Christiane Köhler. Regieassistenz Marc Ginsler. Regie Robert Schön. Produktion Südwestrundfunk 2006. Dramaturgie Hans Burkhard Schlichting.